Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 40. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Meine heutigen Sendungsgäste sind Theresia Steusitz und Horst Putz, die ich auch sogleich umstandslos zu Wort kommen lassen möchte. Louis Gans. In seiner Art war auch Ludwig XV. Ein echter Rokokofürst, übersättigt und lebenshungrig, leichtfertig und schwermütig, von Jugend an senil. Seine Selbstreinigung währte fast ebenso lang wie die Ludwigs des 14. Nur überließ er die Leistung fast gänzlich seinen Staatsräten und Mätressen, in den beiden ersten Jahrzehnten dem Kardinal Fleury, dem dritten Kirchenfürsten, der in Frankreich allmächtig war. In Louis Gans wandelte sich die kraftvolle Orgiastik der Régence in eine welke Verruchtheit. Er war intelligent, aber lange nicht so geistvoll wie der Herzog. Zudem waren in seiner Seele Libertinage und Bigotterie seltsam gemischt. Obgleich völlig gewissenlos, litt er doch an fortwährender Angst vor der Hölle, was die Jesuiten zur Wiedererlangung ihrer Hofstellung ausnutzten. Zuerst errangen die fünf Schwestern Mailly nacheinander das Glück, von ihm zu ersten Favoritinnen erhoben zu werden. 1745 lernte er die Pompadour kennen, die damals in der vollen Blüte ihrer Jugend und Schönheit stand. Obgleich sie der bürgerlichen Hochfinanz entstammt, von der Hofkamarilla aufs Heftigste angefeindet wurde, gelang es ihr doch, den blasierten König 2 Jahrzehnte lang zu fesseln. Sie ritt und tanzte, zeichnete und radierte, sang und deklamierte mit der größten Vollendung, las und beurteilte alle bedeutenden Neuerscheinungen, Dramen, Philosophien, Romane, Staatstheorien. Mit dem feinsten Verständnis und vor allem verstand sie die Kunst, täglich neu zu sein und den Vergnügungen, mit denen sie ihren Lebensgefährten umgab, immer wieder eine überraschende und faszinierende Pointe abzutrotzen. Mit der Königin, die selber sanft und liebenswürdig, aber etwas langweilig war, stand sie auf dem besten Fuß. Ja, sie gab ihr sogar Liebesunterricht. Später führte sie dem König in dem berühmten Parc aux Cerfs junge Schönheiten zu. Ihre Nachfolgerin war Jeanne du Barry, eine dumme und gewöhnliche Person, die aber, vielleicht gerade durch den Ogout ihrer Ordinärtheit, einen unbeschreiblichen sexuellen Reiz besessen haben muss. Besonders ihre Art, lüstern mit den Augen zu blinzeln, soll unwiderstehlich gewesen sein. Die Noblesse de la Robe. Während der Hof sich auf diese Art amüsierte und der Bürger sich von Jahr zu Jahr mehr bildete und bereicherte, lebte das Landvolk in Lumpen und Lehmhütten und befand sich, wie ein englischer Ökonom feststellte, auf dem Standpunkt der Agrikultur des 10. Jahrhunderts. Von der Höhe der Steuern und der Härte, mit der sie eingetrieben wurden, kann man sich heutzutage nur schwer eine Vorstellung machen. Sie waren so sinnlos, dass der Bauer es oft vorzog, den Boden unbebaut zu lassen oder seine Ernte zu vernichten. Der Adel lebte noch immer wie eine höhere Rasse mit eigenen Rechten und Lebensgewohnheiten mitten unter der übrigen Bevölkerung Frankreichs. Untätig, unbesteuert, keinen Pflichten unterworfen als dem Dienst der Repräsentation und keinem Gesetz gehorchend als der Laune des Königs. Ihm gehörten alle Güter, alle Ehren, alle Frauen des Landes. Als der Marschall Moritz von Sachsen, der Sohn Augusts des Starken und der schönen Aurora von Königsmark, erfolglos um die Schauspielerin Chanty warb, die es vorzog, den Operndichter Favart zu heiraten, erwirkte er eine königliche Kabinettsorder, die ihr befahl, seine Mätresse zu werden. Dieser glänzende Kavalier, der sonst nicht über Misserfolge bei Frauen zu klagen hatte, war übrigens noch in eine zweite für die damaligen Zustände ebenso charakteristische Skandalaffäre verwickelt, deren Mittelpunkt wiederum eine Schauspielerin war, die große Adrienne Lecouvreur. Sie hatte ein langjähriges Liebesverhältnis mit ihm und wurde von der Herzogin von Bouillon, die ebenfalls in den späteren berühmten Feldherrn verliebt war, allen Anschein nach vergiftet. Der Polizeidirektor, der den Befehl erhalten hatte, jede Untersuchung über die Todesart der Künstlerin unmöglich zu machen, ließ die Leiche ohne Sarg in eine Grube werfen und mit Kalk bedecken. Indes zeigten sich doch schon damals auch einige Zeichen der beginnenden Auflösung des allmächtigen Absolutismus. Seit Franz I. hatte Paris als Residenz der Könige eine immer zentralere Stellung erlangt. Schließlich waren La Cour de la Ville identisch mit ganz Frankreich. Dies blieb auch während der Regierung der beiden letzten Ludwige unverändert. Aber die beiden Machtfaktoren Hof und Stadt beginnen zu Anfang des Jahrhunderts sich voneinander zu lösen und in eine immer feindlichere Rivalität zu treten. Unter Ludwig XIV. Diente die Stadt mit allen ihren geistigen Ressourcen, ihrer Kunst und Beredsamkeit, ihrer Dramatik und Philosophie, ihren Staatslehren und Wirtschaftstheorien dem Hof. Racine und Molière, Boileau und Bossuet sind eine Art von Kronbeamten. Unter Ludwig XV. Wird sie zum Herd der Emanzipation, des Freigeistes und der Auflehnung. Sie hat ihren oppositionellen Kern im Pariser Parlament, der Vereinigung der Richter, deren Posten infolge der steten Geldbedürftigkeit der französischen Könige käuflich und erblich und damit vom Hof völlig unabhängig geworden waren. Diese bildeten als Noblesse de la Robe eine gegen die Krone und die Jesuiten gerichtete mächtige Clique und zugleich infolge ihrer zahlreichen Heiraten mit reichen Kaufmannstöchtern eine bürgerlich gefärbte Plutokratie. Nach dem Tod Fleurys verlor der Hof vollends alles Ansehen, sowohl in der inneren wie in der äußeren Politik. Friedrich der Große charakterisierte das französische Regierungssystem ebenso treffend wie geistreich, als einmal in der Oper der Vorhang nicht ganz herunterging und die Füße der Tänzerinnen sichtbar blieben. Ganz das Pariser Ministerium, Beine ohne Kopf. Es ist für den langmütigen Royalismus der Franzosen bezeichnend, dass dieser liebloseste und wertloseste König, den sie jemals besessen haben, gleichwohl volle 30 Jahre lang seit seiner Genesung von einer lebensgefährlichen Krankheit im Jahre 1744 den Beinamen La Bien-Aimée, der Vielgeliebte, geführt hatte. Das Konzert der Mächte. In der europäischen Geschichte spielt Frankreich während jenes Zeitraums nur noch die Rolle eines lüsternen, impotenten Intriganten. Nach dem Spanischen Erbfolgekrieg beginnen in der Diplomatie die Begriffe europäisches Gleichgewicht und Konzert der Mächte in Mode zu kommen. Man gibt sich den Anschein, als betrachte man das bestehende Staatensystem als ein wohlbesetztes Orchester, in dem es keine dominierende Hauptstimme geben dürfte. Da diese Schlagworte aber selbstverständlich nicht von wahrer Friedensfreundschaft und Gerechtigkeitsliebe diktiert waren, sondern von bloßer Missgunst und Eifersucht, die den anderen nicht zu groß werden lassen will, verhinderten sie die Kriege nicht, sondern erweiterten bloß die Kriegsschauplätze, in dem der Koalitionskrieg nun noch mehr als früher die typische Form wurde. Es kämpften selten Einzelstaaten gegeneinander, sondern fast nur noch Allianzen, die sich aber sofort auflösten, wenn einer der Teilhaber entscheidende Erfolge errang. Der große Gegensatz Frankreich-Habsburg blieb bestehen. Spanien und Schweden schieden aus der Reihe der Großmächte, an ihre Stelle traten Russland und Preußen. England war schon damals infolge seiner längeren diplomatischen Schulung und höheren politischen Reife der Schiedsrichter Europas. Die territorialen Veränderungen während der beiden ersten Drittel des Jahrhunderts sind, wenn wir von den Besitzwechsel Schlesiens absehen, durchwegs zufällig und uninteressant. Ein zeitloses, willkürliches Changieren von Ländern und Länderfetzen. Österreich gewann im Frieden von Passarowitz, Neuserbien mit Belgrad und die kleine Walachei, musste aber 20 Jahre später alles wieder zurückgeben, überließ damals Neapel und Sizilien, das es vom Herzog von Savoyen gegen Sardinien eingetauscht hatte, einer selbstständigen Linie des Hauses Bourbon und erhielt dafür Parma und Piacenza, verlor aber auch diese Gebiete bald darauf an eine neu gegründete dritte bourbonische Dynastie. Der Herzog Franz von Lothringen, der Gatte der österreichischen Thronfolgerin Maria Theresia, wurde Großherzog von Toskana, während sein eigenes Reich den polnischen Thronprätendanten Stanislaus Leszczynski und nach dessen Tode Frankreich zufiel. Ein Versuch Philipps V. von Spanien, die im Utrechter Frieden verlorenen Nebenländer wiederzugewinnen, scheiterte an der Quadrupelallianz Englands, Frankreichs, Österreichs und Hollands. Kaiser Karl VI. Hatte den größten Teil seiner Regierungstätigkeit darauf verwendet, die pragmatische Sanktion zur Anerkennung zu bringen, durch die er die unangefochtene Nachfolge seiner Tochter als Beherrscherin aller Erbländer zu sichern hoffte. Er verhandelte mit allen europäischen Mächten und erhielt überall Zusagen, die sofort nach seinem Tod gebrochen wurden. So entstand der achtjährige sogenannte Österreichische Erbfolgekrieg, der den habsburgischen Staat in eine der gefährlichsten Krisen versetzte, die er jemals durchzumachen gehabt hat. Es ging um nichts weniger als die fast vollständige Aufteilung des Reiches. In dem geheimen Partage-Traktat, den die Gegner miteinander schlossen, sollte Bayern Böhmen und Oberösterreich, Sachsen die Markgrafschaft Mähren und Niederösterreich, Frankreich Belgien, Spanien die italienischen Gebiete erhalten und der habsburgische Besitz im Wesentlichen auf die östliche Reichshälfte mit der Residenz Ofen zusammengedrängt werden. Nur Preußen aber, an das man am wenigsten gedacht hatte, bekam beim Friedensschluss etwas heraus. Anfangs verlief der Krieg für Österreich katastrophal. Die Verbündeten besetzten Linz und Prag. Der Kurfürst von Bayern empfing die Huldigung der böhmischen Stände und wurde als Karl VII. Zum deutschen Kaiser gewählt. Aber alsbald trat eine Wendung ein. Er wurde von den Österreichern und Ungarn nicht nur aus den eroberten Gebieten, sondern auch aus seinem eigenen Lande vertrieben. Und man sagte jetzt von ihm, et Caesar et nihil. Nach seinem Tode entsagte sein Sohn allen Erbansprüchen auf Österreich und ein Habsburger, der Gemahl Maria Theresias, erhielt wieder die deutsche Kaiserkrone. Der Duodez-Absolutismus. Bei allen diesen politischen Vorgängen spielten die Gefühle und Wünsche der Völker nicht die geringste Rolle. Es handelte sich sozusagen nur um Privatauseinandersetzungen der einzelnen Proponenten untereinander, um ihre Heiratsbeziehungen, Arrondierungsgelüste, Verträge und Vertragsbrüche, persönliche Ambitionen und Velleitäten. Wir haben bereits erwähnt, dass der französische Absolutismus auf dem ganzen Kontinent von Fürsten und Untertanen nachgeahmt wurde. Besonders in Deutschland entwickelte sich eine hemmungslose Servilität, die umso grotesker war, als es sich fast durchwegs um Kleinstaaten handelte. Ein württembergischer Pfarrer meldete seinem Herzog: »Dero allerhöchste Säue«, haben meine alleruntertänigsten Kartoffeln aufgefressen. Jeder Duodez-Fürst hatte den lächerlichen Ehrgeiz, Versailles zu kopieren und musste seine italienische Oper, seine französischen Lustschlösschen, seine Fasanerie, seine Paradetruppen haben. Ebenso unerlässlich war der Besitz anspruchsvoller Favoritinnen. Es war ein so striktes Erfordernis der Sitte, dass manche, wie zum Beispiel Friedrich I. von Preußen, es für notwendig hielten, sich eine Scheinkonkubine zu halten. Nun fehlt unserem Fürsten nichts mehr als eine schöne Mätresse, sagte gerührt ein Bürger in einer kleinen Residenzstadt, als er den Landesherrn mit seiner eben getrauten jungen Gemahlin vorüberfahren sah. August der Starke, der seinen Beinamen nicht bloß Hofschmeichlerei verdankte, hatte über 300 uneheliche Kinder. Eines davon, die Gräfin Orselska, war seine Geliebte. Der Herzog Leopold Eberhard von Württemberg war noch vorurteilsloser, indem er 13 Kinder, die er von seinen 5 Mätressen hatte, untereinander verheiratete. Niemand wagte, an derartigen Vorgängen Kritik zu üben, sondern man fand alles in Ordnung. Was an den Höfen dieser kleinen Gottkönige geschah, feierte den Namenstag der jeweiligen illegitimen Landesmutter wie ein Volksfest und empfand es als hohe Ehre, wenn der Fürst sich zu einer Bürgerstochter herabließ. Auch die übrigen Eingriffe ins Leben des Untertanen wurden willenlos hingenommen. Die zahlreichen Jagden richteten unermesslichen Feldschaden an und verwüsteten oft ganze Ernten. Die Vorbereitungen zu den höfischen Lustbarkeiten zogen bisweilen die halbe Bevölkerung in ihren Dienst und die Kosten für all diesen Aufwand wurden nicht selten durch Rekrutierung und Verkauf der Landeskinder bestritten. Für eine wirkliche Hebung der Arbeitskraft geschah aber nichts. Man rechnete im 18. Jahrhundert in Deutschland auf 20 Menschen einen Geistlichen und 5 Bettler. Pleiß Athen. Die geistige Hauptstadt Deutschlands war damals Leipzig. Das sich als Sitz der großen Messen und der vornehmen deutschen Universität, als Metropole der kunstsinnigen polnisch-sächsischen Könige und des Buchhandels und als modische und mondäne, galante Stadt zum vielgerühmten Pleiß Athen emporgeschwungen hatte. Gleichwohl ist alles, was damals aus Sachsen hervorgegangen ist, pure Korrepetitorenliteratur, unterrichtet und methodisch, verkniffen und verprügelt, pedantisch und korrekturwütig und unermüdlich im ermüdenden Wiederholen derselben wohlfeilen Primitivitäten. Eine liebenswürdige Erscheinung ist Christian Fürchtegott Gellert, Pfarrersohn und Professor von schwächlicher Körperkonstitution und Gestaltungskraft, aber fleckenlos reinem Stil und Charakter. Wirksam nicht nur durch seine Roman- und Lustspiele, Lieder und Erbauungsschriften, sondern auch durch seine vielbesuchten moralischen Vorlesungen und seine ausgedehnte Korrespondenz, in der er alle Welt als ein lehrhafter und gefühlvoller Beichtvater betreute. Friedrich der Große sagte von ihm: Das ist ein ganz anderer Mann als Gottsched. Und er hat sowas Kulantes in seinen Versen. Damit ist es vorzüglich charakterisiert. Seine außerordentliche Popularität verdankte er der weichen, einschmeichelnden, eingängigen Form, in der er seine harmlosen Weisheiten vortrug. Die spinöse Zärtlichkeit, mit der er dem Leser entgegenkam, machte ihn zum idealen Frauenschriftsteller. Sein Humor wirkt ein wenig frostig. Es ist die Art, wie ein Großpapa in der Kinderstube scherzt und seine Fabeln, das Einzige, was von ihm übrig geblieben ist, machen den Eindruck, als seien sie von vornherein fürs Lesebuch geschrieben worden, als ausgesprochene Stücke für die Unterstufe. Der Grundzug seines Wesens war eine rührende, aber etwas ermüdende Altjungferlichkeit, so wie Gleim mit all seinen Liebesliedern den Typus des alten Junggesellen verkörperte. Die um Vater Gleim gescharten Anakreoniker waren alles eher als amorös. Dazu waren sie viel zu linkisch und sittsam und nicht einmal richtig verliebt, sondern bloß verliebt in eine ganz nebelhafte, schülerhafte Idee von Verliebtheit, die von ihren Kinderseelen Besitz ergriffen hatte. Sie waren auch nie richtig betrunken, sondern ebenfalls nur berauscht von der bloßen Idee und Möglichkeit des Rausches, die schon der Anblick rosenbegrenzter Weinflaschen in ihnen zu erzeugen vermochte. Weshalb Kant nicht so Unrecht gehabt haben dürfte, wenn er äußerte, anakreontische Gedichte seien gemeiniglich sehr nahe dem Läppischen. Seit etwa 1730 bekleidete Gottsched die Stellung eines absoluten Literaturdiktators, nachdem sein theoretisches Hauptwerk Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen erschienen war, worin er die aristotelische Doktrin von der Nachahmung der Natur und die horasische Forderung des Delectare et Podesse lehrte, beides so platt und eng wie nur möglich gefasst. Aber schon nach einem Jahrzehnt wurde er von den Schweizern Bodmer und Breitinger gestürzt, die den Hauptgegenstand der Poesie im Außerordentlichen und Wunderbaren erblickten. Das aber immer wahrscheinlich bleiben müsse. Dieses Ideal fanden sie am vollendetsten verkörpert in der Aesopischen Fabel. Im Grunde waren die Standpunkte beider Parteien nicht so verschieden, als es nach ihrer erbitterten Polemik den Anschein hatte. Sie waren vielmehr feindliche Brüder, uneinig in ihren Einzelurteilen und näheren Ausführungen, völlig verwechselbar jedoch in ihrer Kunstfremdheit, Besserwisserei und sterilen Philostrosität. Ein unbestrittenes Verdienst der Schweizer war es jedoch, den selbstgefälligen, bornierten und intriganten Kunsttyrannen Gottsched gestürzt zu haben. 1765 konnte der junge Goethe über ihn berichten. Ganz Leipzig verachtet ihn. Eine Zeit lang war Gottsched auch das literarische Gewissen der Neuberin, die in der deutschen Theatergeschichte eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Später überwarf sie sich mit ihm und brachte ihn sogar in einer Parodie aufs Theater. Mit einer Sonne aus Goldpapier auf dem Kopf und einer Blendlaterne in der Hand, womit er Fehler suchte. Die Neuberin war hübsch, gescheit, temperamentvoll, nicht ungebildet, aber wie alle Stars, wenn sie noch dazu Direktorinnen sind, ungemein herrschsüchtig und rechthaberisch. Sie spielte nicht nur auf der Bühne am liebsten Hosenrollen. Als Gründerin der sogenannten Leipziger Schule hielt sie auf fleißiges und pünktliches Probieren, Ehrbarkeit ihrer Mitglieder, sorgfältige Versdeklamation und runde, gepflegte, anmutige Posen. Berühmt ist ihre symbolische Verbrennung des Harlequins auf offener Bühne. Sie brachte außer Gottscheds zahlreichen Kopien und Bearbeitungen französischer Stücke auch Gellert, Holberg und die Erstlingsdramen Lessings zur Aufführung. Ihre Truppe hatte aber mit der Zeit immer weniger Zulauf. Sie zerschlug sich mit ihren zugkräftigsten Mitgliedern, ihr Spiel wurde unmodern und sie beschloss ihr Leben nur noch durch die Sorge ihrer Freunde ohne äußerste Notdurft. Währenddessen gelang durch die Hans-Wurst-Dynastie Stranitzky, Prehauser und Kurz die barocke Stegreifposse in Wien zur höchsten Blüte. Diese große Tradition künstlerischer, menschlicher und sogar ehrwürdiger als die leere, aufgeblasene Gottsched-Neuberische hatte sich in der Wiener Theaterkunst im Grunde bis zum heutigen Tag erhalten und alles überlebt, indem sie alles absorbierte. Klassizismus, Romantik, Naturalismus. Sie fand ihre Fortsetzung in Erscheinungen wie Raimund und Nestroy, Girardi und Pallenberg. Liebe Frau Magistra Steusitz, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst einmal. Ja, gerne, gerne. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Nicht wirklich. Ich meine, nein, nicht wirklich. Also Sie haben vorher nie... Außer, dass ich... Nein. Also schon persönlichen Bezug in Thüringen. Habe ich schon kennengelernt als Schülerin, sozusagen. War Teil meiner Ausbildung im Deutschunterricht. Also doch? Ja. Verstehe. Haben Sie die Kultur... Aber unter persönlicher Beziehung finde ich, wenn Sie sagen, das ist mein Lieblingsautor oder das ist das Beste, was je geschrieben wurde. Also nicht diese... Haben Sie in die Kulturgeschichte der Neuzeit im Speziellen mal hineingelesen? Naja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass das eigentlich, also von Lesen keine Spur, aber dass das eigentlich sozusagen der Aufhänger dessen war, wie ich ihn im Unterricht kennengelernt habe. Quasi als sein zentrales Hauptwerk. Sie sind also tatsächlich im Deutschunterricht Egon Friedell und der Kultur? Ja, ganz sicher. Bei uns hat das gefehlt. Aber ich habe meinen guten Deutschunterricht genossen. Ganz offensichtlich. Ja, und ja. Ich habe im Gymnasium auch etwas zum Deutschunterricht ganz besonders geliebt, nämlich das Lesen. Wir haben ja neben den Deutschstunden auch gehabt quasi eine Schulstunde, die darin bestand, dass entweder in verteilten Rollen gelesen wird oder vorgelesen wird. Ja? Und jetzt würde man eigentlich meinen, das ist eine furchtbar schrecklich Fahrt und das ist also eigentlich unerträglich für Jugendliche. So habe ich es überhaupt nicht empfunden. Ja? Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, lesen zu dürfen, weil natürlich die Konzentration dann eine höhere ist, wenn man drankommt zum Lesen. Aber im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass dass das ein ganz wertvolles Heranführen war, ja, weil es einen wahnsinnig großen Unterschied macht, ob man so quasi etwas still für sich liest oder ob man etwas bewusst laut und dann noch dazu in der ganzen Schulklasse liest. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn ich ein Theaterstück lese, ist das ein Riesenunterschied, ob ich es lese oder ob ich es aufgeführt sehe. Also so habe ich das als Heranführen an Literatur empfunden. Sie sind in Stinnatz aufgewachsen, ist eine zweisprachige Gegend. Sind Sie auch zweisprachig in der Schule unterrichtet worden? Nein, nie. Ich bin in ausschließlich einsprachige Schulen und damit auch einsprachigen Unterricht gegangen. Gibt es das heute in der Gegend? Ja, es gab auch damals in meiner Heimatgemeinde schon eine zweisprachige Schule, aber ich habe ja die Schule in der Nachbargemeinde besucht, aber in dem Fall muss ich sagen, besuchen müssen, das war nicht meine Entscheidung, sondern war die Entscheidung jetzt meiner Eltern, weil mein Vater damals auf dem Standpunkt gestanden ist, das Wichtigste im Leben ist, dass seine Kinder gut Deutsch können und gut Deutsch lernen. Ja? Und er es als einen, wenn man so will, Wettbewerbs- oder Startvorteil betrachtet hat, die Sprache auch zu beherrschen, ja? Um jetzt nicht zu sagen, umgekehrt als Nachteil. Ja? Und deshalb bin ich in die Volksschule im Nachbarort gegangen und nicht in meiner eigenen Heimatgemeinde, was mich zur Fahrschülerin für 12 Jahre bis zur Matura gemacht hat. Heute setzen Sie sich sehr für die Erhaltung der Minderheitenrechte ein und eben auch der sprachlichen Identität. Ja, das ist ein Teil meiner eigenen Geschichte. Ja? Also als zweisprachig Aufgewachsene, nämlich also jetzt Burgenländisch, Kroatisch und Deutsch und dann noch dazu mit unserem ganz typischen Stinazer kroatischen Dialekt, habe ich es schon damals und erst recht als Erwachsene war damals das nicht meine Terminologie, aber heute ist es das als Bereicherung gesehen. Also so schlicht nach dem Motto, wer zwei Sprachen spricht, spricht um eine mehr als einer, der nur eine spricht. Ja? Aber es ist nicht nur jetzt die Sprache selbst, sondern um die Sprache herum rankt sich ja dann noch einiges, ja, weil sprachliche jetzt Minderheiten ja auch ihre Eigenheiten jetzt vielfach auch jetzt im Volkstum insgesamt, jetzt auch in den Liedern, in den Bräuchen, in den Gewohnheiten haben. Also das ist sozusagen ein ganzer Komplex und ich meine, es zahlt sich aus, hier zu investieren und diese Sprache diese Sprachen sind es ja, die unterschiedlichen Dialekte und das burgenländische Kroatische auch zu erhalten, wiewohl es heute sicher viel schwieriger ist als früher, weil die Einflüsse sozusagen anderer Sprachen in einen viel, viel intensiveren Ausmaß bis ganz in die Familien hineingehen, ja. Also ich habe es ja selbst erlebt mit meinem eigenen Kind. Also als ich Kind war, gab es Mittwochnachmittag, Kinder, Fernsehen und sonntags. So, jetzt gibt es 24 Stunden, wenn man will, Kinderfernsehen, also Kinderkanal oder auch ORF. Also es ist unbeschränkt verfügbar. Jetzt rede ich gar nicht von DVDs, Video oder Video on Demand und alles, all die neue Technik, ja, und die Angebote in der dominanten Sprache, ja, nämlich jetzt die Mehrheitssprache des Landes, in dem man lebt, so wie Österreich, ja, und dann auch noch konkurrierende Sprachen, also es ist Englisch heute, hat eine Relevanz für die Bevölkerung, wie es vor 40 Jahren, wie ich Kind war, nicht gehabt hat. Das steht jetzt alles in der Konkurrenz von so kleinen Sprachen, wie es jetzt das Burgenländisch-Kroatische ist. Ja? Und darum glaube ich, dass vor allem jetzt zweisprachige Erziehung im Kindergarten sich dann fortsetzend in der Schule auch umso wichtiger ist, weil Eltern vielfach hier die Sprachkompetenz gar nicht mehr haben und die dann von außen jetzt quasi, wenn man so will, beigesteuert werden muss. So versprengte Sprach- und Volksgruppen sind ja sehr oft eben durch politische Wirrnisse entstanden, wo wir gerade in der Passage so ein bisschen einen Abschnitt gelesen haben, wo man sich ein wenig vorkommt wie bei Louis de Funès, die dummen Streiche der Reichen. wie ist es Ihnen gegangen mit dem Geschichtsbild von Egon Friedell da jetzt? Naja, ich meine, das ist, also dieses Geschichtsbild ist nicht nur amüsant, sondern es ist auch zutreffend. Ja, schlicht und einfach, ja. Und jetzt nicht nur seine Sprache, sondern auch dieses aus seiner Werthaltung und aus seinem Weltbild entsprungenen jetzt quasi auch Schachtelsätze und Beschreibungen, ja. Also, man kann es gar nicht treffender ausdrücken. Klopstock. Jene Zeit sah auch noch den ersten Ruhm Klopstocks, dessen Gesänge die gefühlvollen Seraphiker zur Raserei entflammten. Schon beginnt man, dem schwärmerischen Kult der Liebe und Freundschaft zu huldigen und unter Küssen und Tränen heilige Seelenbündnisse zu schließen, in denen sich die ersten Regungen der Empfindsamkeit ankündigen. Und in der Tat war kein Poet berufener, dem noch halb unterbewussten Drängen der sich langsam wandelnden Zeit Ausdruck zu verleihen. Seine Dichtungen sind heroische Landschaften, vor die ein Wolkenvorhang gespannt ist. Die Umrisse sind nur undeutlich sichtbar, bisweilen zuckt in der schwefelgeladenen Luft ein greller Blitz auf, zumeist liegt alles in einem unwirtlichen Nebelregen. Das war verwirrend und irritierend, ja, auf die Dauer lähmend, aber es war völlig neu. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit trat ein Dichter auf, dessen Atmosphäre das Unwirkliche und Unartikulierte, Unbestimmte und Irrationale war. Die Späteren empfanden nicht mehr das Neue, nicht mehr die geheimnisvolle Suggestion, sondern nur noch die graue Monotonie und Unschärfe dieser Gedichte, die sehr oft in Unverständlichkeit und noch öfter in Langeweile zerrinnt. Ich bekenne unverhohlen, sagt Schiller in seiner Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung, dass mir für den Kopf desjenigen etwas bange ist, der wirklich und ohne Affektion diesen Dichter zu seinem Lieblingsbuch machen kann. Nur in gewissen exaltierten Stimmungen des Gemütes kann er gesucht und empfunden werden. Man kann sich die allgemeine Klopstock-Manie, von der auch der junge Schiller noch ergriffen war, nur aus einer Kontrastwirkung erklären, aus der Reaktion gegen die unerträglich kahle und doktrinäre Literaturanschauung Deutschlands in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Christian Wolff. Was Gottsched für die Poesie und Poetik unternommen hatte, leistete Christian Wolff für alle Teile der Gelehrsamkeit und Philosophie. Er machte die Gedanken Leibnizens mit Ausschluss der tiefsten und originellsten dem großen Publikum mundgerecht, indem er sie in breiter und flüssiger, dünner und salzloser Breiform vortrug, zugleich aber auch in ein wohlgegliedertes, geschlossenes System brachte, wofür Leibniz sowohl zu unruhig wie zu genial gewesen war. Keines von beidem konnte man Wolff zum Vorwurf machen. Sein selbstsicheres Phlegma, seine Unbedenklichkeit, alles zu sagen und alles zu erklären, sein ordnungsliebender Schachtelgeist, seine spießbürgerliche Vorliebe für die goldene Mittelwahrheit machten ihn zum gefeierten und gefürchteten Klassenvorstand ganz Deutschlands. Ein Menschenalter lang, etwa von 1715 bis 1745, gab es auf den Kathedern fast nur Wolffianer. Aber auch die Ärzte und Juristen, die Prediger und Diplomaten, die Damen und die Weltleute hielten es für zeitgemäß, zu wolfisieren. Es entstanden Gesellschaften zur Ausbreitung der Wahrheit nach wolfischen Grundsätzen und eine zeitgenössische Satire auf die wolfische Modephilosophie führte den Titel, der nach mathematischer Methode als der allerbeste, neuerste und natürlichste, getreulich unterrichtete Schustergeselle. Wolff verfasste zahlreiche dicke Bände, im Ganzen mehr als 30, über Logik und Metaphysik, Teleologie und Moral, Physik und Physiologie, Naturrecht und Völkerrecht, empirische und rationelle Physiologie. Die erstere schildert die Seele, wie sie der äußeren Erfahrung erscheint, die letztere erkennt sie, wie sie wirklich ist. Er schrieb seine Lehrbücher zuerst deutsch, später auch lateinisch, um ihnen als Praeceptor Universi Generis Humani internationale Verbreitung zu sichern. Um die Reinigung der deutschen Sprache und die Ausbildung einer philosophischen Terminologie hat er sich nicht unerhebliche Verdienste erworben. Ausdrücke wie Verhältnis, Vorstellung, Bewusstsein sind erst von ihm geprägt worden. Es gibt in England und zum Teil auch auf dem Kontinent sogenannte Outfitter, die ihre Kundschaft vom Kopf bis zum Fuß tadellos modern equipieren. Etwas Ähnliches hat Wolf auf geistigem Gebiet für den deutschen Bürger seines Zeitalters geleistet. Nur, dass dieser von ihm nicht sehr elegant ausstaffiert wurde. Zwar komplett, aber recht bescheiden, langweilig und unvorteilhaft und auch nicht eigentlich modern. Etwa in der Art gewisser Vorstadtgeschäfte, die den Besucher, ohne dass er viel aufzuwenden braucht, doch so herausputzen, dass er sich auf der Straße sehen lassen kann. Die leitenden Grundgedanken der Wolffschen Philosophie sind von einer stupenden Plattheit. Der letzte Zweck aller Dinge liegt nach ihr im Menschen. Durch ihn erreicht Gott die Hauptabsicht, die ihn bei der Erschaffung der Welt geleitet hat, nämlich als Gott erkannt und verehrt zu werden. Dementsprechend werden alle Erscheinungen auf geradezu groteske Weise nur von dem Gesichtspunkt aus gewertet, dass und inwiefern sie für den Menschen nützlich sind. An der Sonne zum Beispiel wird gerühmt, dass man mit ihrer Hilfe Mittagslinien finden, Sonnenuhren verfertigen, die Breite eines Ortes bestimmen kann. Das Tageslicht bietet den Vorteil, dass wir bei demselben unsere Verrichtungen bequem vornehmen können, die sich des Abends teils gar nicht oder doch wenigstens nicht so bequem und mit einigen Kosten vornehmen lassen. Die Sterne gewähren uns den Nutzen, dass wir des Nachts auf der Straße noch etwas sehen können. Die Abwechslung des Tages und der Nacht hat den Nutzen, dass sich Menschen und Tiere des Nachts durch den Schlaf erquicken können, auch dient die Nacht zu einigen Verrichtungen, die sich bei Tage nicht wohl vornehmen lassen, wie Vogelfang und Fischfang. Und der ganze Gedankengang wird in dem tiefsinnigen Satz zusammengefasst: Die Sonne ist da, damit die Veränderungen auf der Erde stattfinden können. Die Erde ist da, damit das Dasein der Sonne nicht zwecklos sei. Gleichwohl gelang es den Gegnern Wolfs, diese kindliche Philosophie bei dem noch viel naiveren Preußenkönig als staatsgefährlich zu verleumden. Sie redeten ihm ein, sie lehre das Fatum und infolgedessen dürften die langen Kerle straflos desertieren, wenn es das Fatum so wolle. Daraufhin erhielt Wolf, der damals Professor in Halle war, von Friedrich Wilhelm den Befehl, die sämtlichen königlichen Lande binnen 48 Stunden bei Strafe des Stranges zu räumen. Sogleich nach der Thronbesteigung Friedrichs des Großen kehrte er im Triumph zurück, aber schließlich wurde, wie Steinhausen sich treffend ausdrückt, alles so wolfianisch, dass er selbst vor leeren Bänken las. Der Pietismus. An Wolfs Verbreitung war der Pietismus nicht unbeteiligt, der ebenfalls in Halle den Schwerpunkt seiner Wirksamkeit gefunden hatte. Er bildete während des ganzen Zeitalters eine halb irrationale Neben- und Unterströmung, die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mächtig anschwellen sollte. Er nahm innerhalb des herrschsüchtigen und verknöcherten Protestantismus eine analoge Oppositionsstellung ein, wie die Mystik innerhalb des verrotteten und verrosteten Kirchenglaubens des 15. Jahrhunderts, ihr auch darin ähnlich, dass er zu einem guten Teil eine Frauenbewegung war und eine religiöse Literatur der Tagebücher und Erweckungen, Seelenbekenntnisse und erbaulichen Korrespondenzen hervorbrachte. Doch lässt er sich an Tiefe nicht mit ihr vergleichen. Seine stärkste Ausprägung verlieh ihm auf deutschem Boden die Sekte der Herrnhuter, so genannt nach einer frommen Vereinigung vertriebener Hussiten, der Mährischen Brüder, die sich auf dem Hutberge, einer Besitzung des Grafen Zinzendorf in der Lausitz, angesiedelt hatten. In der von diesem geschaffenen Kreuz- und Bluttheologie wird der blutige Kreuztod des Erlösers zum ausschließlichen Inhalt des religiösen Erlebnisses gemacht und in Gefühlen von einer exaltierten und verwaschenen Sentimentalität gefeiert, die sich nicht selten bis zur äußersten Geschmacklosigkeit steigert und sogar vor Bildern, die vom ehelichen Beischlaf hergenommen sind, nicht zurückschreckt. Die englische Sektion des Pietismus wurde durch die Methodisten gebildet, die die Frömmigkeit methodisch zu üben und zu lehren versuchten und sich unter den Brüdern John und Charles Wesley von Oxford aus in Amerika verbreiteten, wo sie durch die fantasievolle und energische, ja wilde Art ihrer Predigt vor allem auf die unteren Massen sehr eindrucksvoll gewirkt haben. Der Bel Canto. Von allen diesen geistigen Bewegungen blieben die österreichischen Länder fast unberührt. Karl der VI. War friedfertig und gutmütig, aber von stumpfem, kaltem und schwerfälligem Geist und Temperament. In der Politik zögernd, unzuverlässig, immer auf zwei Seiten. Als Verwalter fleißig, aber denkfaul. Auf unbequeme Fragen pflegte er mit einem unverständlichen Gemurmel zu antworten. In Sitte, Religion und Verfassung hielt er an den alten Überlieferungen mit großer Zähigkeit fest. An seinem Hofe herrschte noch immer die schwarze spanische Tracht und das devote spanische Zeremoniell. Auch die höchsten Würdenträger begrüßten ihn auf den Knien und bedienten ihn kniend bei Tisch. Der pragmatischen Sanktion, der fixen Idee seines Lebens, widmete er all seine Kräfte, während er die Finanzen und das Heereswesen in den desolaten Zustand verfallen ließ. Vergeblich hatte ihn der alte Prinz Eugen ermahnt, lieber 100.000 Mann auf die Beine zu stellen, als mit aller Welt zu verhandeln. Er war ein großer Theaterliebhaber, ließ die prachtvollsten Ausstattungsstücke aufführen, die Europa vielleicht jemals gesehen hat, war selber Musiker und Komponist und wirkte bei seinen Hauskonzerten und Opernvorstellungen häufig mit. Natürlich dominierte am Wiener Hofe, wo das Italienische sogar als Umgangssprache herrschte, die damals allmächtige italienische Musik. Und dort lebten lange Jahre der größte Musiktheoretiker und der größte Operndichter des Zeitalters. Johann Joseph Fuchs, der in seinem berühmten Gradus ad Parnassum eine streng kontrapunktische und fugierte Schreibweise lehrte, und Pietro Metastasio, der drei Generationen von Komponisten die Texte geliefert hat. Metastasio war ein Librettist von einer eminenten Musikalität, dessen Dichtungen bereits selber Melodrama waren und das begleitende Orchester souverän kommandierten. Text und Ton sind daher bei ihm im Kampfe um die Vorherrschaft auch nicht parallel koordiniert, sondern zwei Seiten derselben Sache, eine ideale Einheit. Hierauf beruht seine einzigartige Stellung, zumal in einer Zeit, die alle Kunst musikalisch empfand und das ganze Leben als eine Art Spieloper konzipierte. Alles ist bei ihm mit einem uniformen, schillernden Salonlack überzogen, glatt und rund, abgeschliffen und sanft geglänzt, süß und absichtlich verschwommen. In seinen Opern erscheint zum ersten Mal die Dreigliederung in das deklamierende, nur von einzelnen Cembalo-Akkorden begleitete Recitativo Secco, das gesungene und vom Orchester verstärkte Recitativo Accompagnato, zu dem sich die Musik an den dramatischen Stellen erhebt, und die abschließende lyrische Arie, die im Geschmack der Zeit oft auch philosophisch wird. Diese ist ihm weitaus die Hauptsache, Ensemblesätze spielen eine auffallend geringe Rolle. Die Handlung, meist Liebesintrigen und Staatsaktionen, ist in ihrer künstlichen Zersplitterung und Verästelung höchst kompliziert und zugleich in der Gewaltsamkeit ihrer Führung und Lösung höchst primitiv. Die italienische Mode war so stark, dass viele Musiker es für opportun hielten, ihren Namen zu italienisieren. So hieß zum Beispiel Rossetti eigentlich Rössler und stammte ganz schlicht aus Leitmeritz, während der gefeierte Virtuose Venturini ursprünglich auf den Namen Mislivicek hörte. Überall herrschte, vornehmlich auf Titillazione degli Orecchi, Ohrenkitzel ausgehend, der Bel Canto, die aus Italien importierte Kunst der Bravour-Arie, mit seinen italienischen Konzertmeistern, Primadonnen und Kastraten. Und die Namen Amati, Guarnieri und Stradivari bezeichneten eine seither nicht wieder erreichte Meisterschaft des Geigenbaus. 1711 erfand der Florentiner Bartolomeo Cristofori das Piano e Forte oder Hammerklavier, das allmählich alle anderen Saiteninstrumente in den Hintergrund drängte. Neben die Opera Seria trat die Opera Buffa, deren berühmtestes Exemplar Pergolesis La Serva Padrona ist. Unter dem Einfluss der Buffonisten schrieb Rousseau die erste komische Oper, Le Devin du Village, die ihm einen glänzenden Erfolg brachte. Er und der Neapolitaner Duni, der ebenfalls in Paris lebte, sind die Begründer dieses neuen Genres, in dem das gefrorene Pathos des Drama per Musica in spielerische Grazie aufgelöst und die steife, großsprecherische Arie durch das kokette, beschwingte Chanson ersetzt wird. Auch auf dem Gebiet der ernsten Oper kam Jean-Philippe Rameau als Orchesterkolorist der Vorliebe des Rokokomenschen für das Bunte und Schillernde mehr entgegen, wenn auch sehr gemäßigt durch die in Frankreich unüberwindliche lyrische Tradition, deren Richtung auf die Programmmusik er übernahm und mit viel Fantasie und Anmut bereicherte. Bach und Händel, Friedrich der Große. Selbst Händel hat sich bekanntlich erst im reifsten Alter vom italienischen Einfluss emanzipiert. Er hat die Kunstform der Fuge auf vokalem Gebiet auf ihren höchsten Gipfel geführt, wie Bach dies auf dem instrumentalen Gebiet vollbrachte. Und in seinen reichen Chören, besonders im Israel, der fast nur aus ihnen besteht, wird zum ersten Mal ein Objekt künstlerisch gestaltet, das die Dichtung noch lange übersah, die Masse, das Volk. Erst im Tell, ja genauer genommen erst in den Webern, wird von einem Dramatiker der Versuch gemacht, die Kollektivseele als Helden auf die Bühne zu bringen. Bach hingegen hat die erwachende Kraft des deutschen Bürgertums, die tiefe Innigkeit und herzhafte Gottesliebe des Pietismus tönend und unsterblich gemacht. In seiner monumentalen Kammerkunst vermählen sich Schwung und Schwere der Barocke mit der Intimität und Introspektion des Rokoko. Von den beiden ist Händel der unproblematischere, aber kantablere, der Psycholog, Bach der Metaphysiker. Sie ließen sich daher vielleicht mit Leibniz und Kant in Parallele stellen, auch darin, dass Händel als gesuchter und gefeierter Großmeister den Makrokosmos seiner Schöpfung für alle errichtete, während Bach, in kleinbürgerlicher Enge lebend, sein noch gewaltigeres Universalreich in seinem Inneren aufbaute. Leibniz und Händel zwangen der ganzen Welt die ihre auf, Kant und Bach umspannten in ihrer Welt die ganze. Gemeinsam aber war Bach und Händel das tiefe germanische Ethos, das alle ihre Werke erfüllte. Diese riesige Doppelsonne bildet den einen der beiden unvergleichlichen Ruhmestitel, die sich Deutschland damals im Reich des Geistes errungen hat. Der andere ist Friedrich der Große. Lieber Horst, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst einmal. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, ich habe sogar Egon Friedell schon mal öffentlich vorgetragen, und zwar die österreichische Seele. Das kann ich mich erinnern an dieses kurze Stück. Und das habe ich sogar vorgetragen mal in Deutschland, weil da mache ich ja Literaturworkshops und eben auch Lesungen. Und da habe ich den Egon Friedell und Kaffeehausliteratur damals ausgewählt, Wiener Kaffeehausliteratur für die Deutschen. Aber ich kenne Friedell natürlich auch, die Kulturgeschichte der Neuzeit und auch des Altertums hat er ja den anderen Teil auch geschrieben. Allerdings muss ich ehrlich sagen, also ich habe das nicht, so weit bin ich nicht gekommen. Bis Klopstock bin ich gar nicht gekommen. Das heißt, du hast mal angefangen, sie zu lesen, hast aber dann irgendwann aufgehört. Ich habe dann irgendwann mal aufgehört, obwohl es mich natürlich schon fasziniert hat und ich habe es auch zu Hause liegen, aber es wäre eine Anregung, jetzt weiterzulesen oder so. Obwohl ich ehrlich sagen muss, Egon Friedell ist mir als Kritiker, als bissiger Kritiker lieber als Historiker. Also jetzt nur von dem, was ich mir erinnern kann und auch von dem kurzen Stück, was ich jetzt vorgetragen habe. Inwiefern? Also mir ist aufgefallen, dass er ziemlich plakative Urteile hat. Mit plakativ meine ich, dass er so Zuordnungen hat, die meines Erachtens zum Beispiel bei, gerade bei Bach und bei Händel nicht gelten. Was mich an dem gestört hat beim Text jetzt ganz spontan, das war diese Einteilung Bach, also Händel ist der Makrokosmos, das ist jetzt das, was ich mich noch erinnere, und Bach ist mehr das bürgerliche Lager, er hat in der Enge gelebt und deshalb hat es sozusagen nach innen gelebt. Ja? Also, und das kann ich, erstens mal stimmt das vom Leben her nicht, denn Bach war ein großer Revoluzer, ja? Der hat auch sehr heftig gekämpft und sich durchgesetzt auch letztendlich. Und seine Musik ist auch sehr wirksam gewesen, also teilweise so revolutionär, dass man ja auch ihm angedroht hat, sich sein Amt zu verlieren. In Leipzig mit der Johannespassion zuerst und dann mit der Matthäuspassion, das war den Menschen dort völlig fremd. Ja? Und insofern ist es nicht unbedingt eine Musik, die ich jetzt mit innerlich und kleinbürgerlich verbinde, sondern eigentlich mit, ja. Auch das bereits angesprochene Voltemperierte Klavier ist letztlich eine Kampfansage, wenn du so möchtest. Oder ein revolutionärer Akt, insofern als damals die temperierten Stimmungen sich noch nicht durchgesetzt hatten. Und es war damals umstritten, weil die temperierten Stimmungen, die auf den Tasteninstrumenten halt nötig wurden, um nicht für jede Tonart ein eigenes Manual bauen zu müssen, verschleifen natürlich die Tonartcharakteristika. Das heißt, ein C-Dur ist dann nicht ganz so strahlend. Ja, das Interessante ist ja, dass Johann Joseph Fuchs sein Lehrbuch ja noch nach den Kirchentonarten ausgerichtet hat, nicht? Und die Kirchentonarten sind ja eigentlich die älteren, kommen ja auch noch schon im Mittelalter, also in der Renaissance-Musik, in der Polyphonie hat man sich danach gerichtet, also nach Modi. Und da gibt es nicht diese Dur-Moll-Zweiheit, sondern das ist eine ganze Vielfalt von Tonarten, von Tonskalen eigentlich. Und das hat sich dann erst mit der Barocke sozusagen eingebürgert, dass man diese Dur-Moll-Tonalität, die damals gar nicht die vorherrschende war, dann eingeführt hat. Welche Gründe das jetzt hat, da bin ich also nicht so genau informiert. An sich habe ich mir gedacht, dass du dich vor allem eben auf die Musiker stürzen wirst in diesem Text, weil du ja auf Orange 94.0 eine Musiksendung machst, Klassik um 3, jeden Samstag. Von 15 bis 16 Uhr. Hingegen ist dir eigentlich dann doch Klopstock der wichtigere Punkt gewesen, habe ich den Eindruck gehabt. Würdest du das Bild, das Friedel von Klopstock zeichnet, eher unterschreiben als das von Bach und Händel? Also vom Anteil her, den er Klopstock widmet in seinem Werk, hat es mich gewundert, dass es eigentlich sehr so viel ist. Und obwohl es ein bisschen auch mit diesem Sentimentalistischen und so weiter ein bisschen abwertend klingt, hebt er das doch heraus. Und das finde ich total wichtig und gut, dass mit Klopstock sozusagen eine Gefühlsebene in die Sprache kommt, die zuvor nicht geherrscht hat, wo das Formale, das sozusagen Barocke im wahrsten Sinn des Wortes, das ja der französische Hof präsentiert oder repräsentiert, sowohl in der Politik, also in allen, auf allen Ebenen, sowohl in der Kunst als auch in der Politik, dass er da plötzlich diese Kehrtwendung macht hin zum Gefühl. Ganz schlicht und einfach. Und dass er auf der Sprachebene ganz, ganz wichtig den Hexameter zugänglich macht für die deutsche Sprache zum ersten Mal. Und dass er dann der allererste ist, der eigentlich in freien Rhythmen Gedichte verfasst. Und zwar schon 100 Jahre, wirklich 100 Jahre, bevor dann mit Verlaine und Rimbaud die freie Rhythmik sich durchsetzt als eine ganz revolutionäre, neue Sache. Und da hat man den Klopstock sozusagen vergessen, weil er hat zum ersten Mal eigentlich in seinen Hymnen freie Rhythmen verwendet, damals noch als Ode oder Hymnus eigentlich bezeichnet. Es ist aber ganz frei. Ja, also man sagt, dass das sozusagen der Höhepunkt und Gipfel der Verskunst von Klopstock ist, aus den Oden auf die toten Freunde, möchte ich das kurze Gedicht vorlesen, Die Sommernacht aus dem Jahr 1766. Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab in die Wälder sich ergießt und Gerüche mit den Düften von der Linde mit den Kühlungen wehen, so umschatten mich Gedanken an das Grab der Geliebten, und ich sehe in dem Walde nur es dämmern, und es weht mir von der Blüte nicht her. Ich genoss einst, o ihr Toten, es mit euch. Wie umwehten uns der Duft und die Kühlung, wie verschönt warst von dem Monde du, o schöne Natur. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Theresia Steusitz und Horst Putz. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 24. Juni 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.